Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wrestling Takeover Podcasts. Ich bin's wieder, euer Hirse, und habe für euch für heute die WWE NXT Review vorbereitet. Also, ja, für die, die NXT noch gucken, was ja nicht allzu viele sind. Und NXT vom 22.05.2012, Mohegan Sun Arena in Wilkes-Barre, Pennsylvania. Und wir starteten auch schon unmittelbar nach dem NXT-Eröffnungsvideo mit dem ersten Match, wobei ich hier anmerken muss, dass diese NXT-Show noch nicht die gemischte FCW und NXT-Show-Format, wie auch immer, ist. Und dies wahrscheinlich, diese NXT-Show wahrscheinlich pre-taped war und FCW-NXT-Mischung wahrscheinlich erst später kommt. Das erste Match war Jinder Mahal gegen Derek Bateman, in welchem sich auch Jinder Mahal zu meiner Überraschung gegen Derek Bateman durchsetzen konnte, und zwar brachte er ihn zur Aufgabe im Camel Clutch. Und genau, William Regal, der war's. William Regal hat sich hier auch etwas negativ über Derek Bateman geäußert, denn das hat man ja die letzten Wochen schon gesehen, dass William Regal immer gesagt hat, dass Derek Bateman einfach mehr aus sich rausgehen sollte und nicht diesen Funny Guy spielen sollte, nicht immer so auf lustig machen und einfach mal aus sich rausgehen sollte. Und ja, dies hat er in diesem Match wahrscheinlich, ja, nicht wahrscheinlich, er hat es in diesem Match versucht, aber Jinder Mahal hat eben, man kann jetzt darauf deuten, dass er diesen Sieg bekommen hat, da er ein höherer, ein WWE Superstar ist, denn Raw und SmackDown ist, aber das lassen wir mal außen vor. Also, dieses Match hat mir schon mal gut gefallen, guter Einstieg. Jedoch hätte ich mich gefreut, wenn ihr Derek Bateman gewonnen hätte, denn mit ihm kann man weitaus mehr anfangen wie mit einem Jinder Mahal, mit dem man eigentlich zurzeit eh nichts macht. Dann hatten wir das zweite Match. Percy Watson und der besiegte hier Heath Slater nach der Persecution. Dieses Match war auch gut. Hat mir gut gefallen. Hatte ich meinen Spaß dabei, hab mich gut unterhalten gefühlt und ich würde mich freuen, wenn man hier Percy Watson endlich mal von NXT wegbekommt oder ihn so weit aufbaut, bis man ihn ohne Probleme in Superstars oder ja Superstars erstmals oder einfach mal in Raw und SmackDown hineinwerfen könnte. Wenn es nicht klappt, kann er ja genau wie Jinder Mahal oder Heath Slater wieder zurück zu NXT kommen. Und die Kommentatoren haben auch darüber geredet, dass Heath Slater sehr nervig sei, wobei auch William Regal, dieser Mann hat nämlich gesagt, dass dies Heath Slater helfen würde, wenn er so nervig sei und einfach er davon profitieren könnte, von seiner Nervigkeit. Dann haben wir das dritte Match, Maxine. Diese besiegte hier Alicia Fox via Aufgabe im Dragon Sleeper. Also das Match war okay, war länger wie die Raw und SmackDown Divas Matches und ich war eigentlich recht zufrieden damit und es hat mich auch gefreut, dass hier Maxine gewonnen hat, weil Maxine leider aktuell nicht mehr so im Fokus steht der NXT-Shows und aktuell im Fokus stehen meiner Meinung nach keiner, denn Curt Hawkins, Tyler Rex sind weg, Titus O'Neil, Darren Young sind auch weg, sonst hätten wir noch Michael McGillicuddy und Tyson Kidd, die leider diese Woche auch nicht da waren. Johnny Curtis und Maxine sind ja jetzt aus der Hauptstory raus. Sind jetzt aus der Hauptstory raus. Und, naja. Also ich hoffe ja, dass Maxine wieder mehr in die Shows, beziehungsweise in die Main Stories, oder überhaupt in die Storylines zurückkommt. Und man muss sich auch anmerken, sie hat jetzt, da sie anscheinend die nette Maxine sein will, hat sie jetzt eine normale lange Ringehose sozusagen an, eine Leggings-Hose, Leggings. Und einfach oben ein Divas-Top. Weil zuvor hatte sie halt fast diesen Ganzkörperanzug, aber ja, der Ganzkörperanzug hat sie dann irgendwie schon mehr zum Heel gemacht, aber es ist ganz okay, solange man sie noch in den Shows sieht, denn sie zeigt eigentlich gute Matches und der Drink Sleeper, also den sehen wir dann nicht allzu oft in der WWE und ich finde es einfach gut, dass sie diesen als Finish hat. Dann hatten wir das Tag Team Match Main Event. Und wieder einmal der Great Khali und Ezekiel Jackson. welche von William Regal als das Karneval-Team betitelt wurden. Ja, der große Mann, der tanzt und der andere lässt seine Muskeln spielen. Und diese besiegten leider Johnny Curtis und Drew McIntyre via Punjabi Plunge von Great Khali gegen Johnny Curtis. Und nach dem Match feiern der Great Khali und Ezekiel Jackson ihren Sieg. Und NXT endet, nachdem die beiden Superstars von Regal und Matthews gehypt wurden. Also diesen Hype kann ich gar nicht verstehen und beziehungsweise ich hätte die beiden gar nicht gehypt, denn die beiden funktionieren meiner Meinung nach viel, viel besser als Heels. Und man sollte sie einfach mal wirklich, wirklich in gute Storylines verwickeln und nicht einfach hier wieder mal bei NXT Superstars vorbeischauen lassen. Bei SmackDown und Raw werden sie weggehauen und ja. Genau bei Superstars und NXT sind ja die jungen Leute und die werden hier auch weggehauen. Also was man mit Drew McIntyre anfängt, ich weiß es nicht. Dieser Mann ist ja jetzt schon bei SmackDown, nachdem er ja, ich weiß jetzt, ja, nachdem er mit der Story von mit Teddy Long wieder zu SmackDown kam und John Laurinaitis hat ihn auch ganz wieder eingestellt und ja, das wäre so die Geschichte von Drew McIntyre, denn von da an hat er nicht viel gezeigt. Johnny Curtis, dieser Mann gefällt mir gut. Ich finde, dass sein Gimmick sehr, sehr stark ist und ja, er liefert auch gute Leistungen im Ring ab, genauso wie Drew McIntyre. Ezekiel Jackson ist jetzt auch nicht schlecht, aber Great Khali hat hier nur vielleicht eine Minute im Match was gemacht und der Mann kann nicht mal geradeaus zum Ring gehen, also entweder Great Khali weg oder weg. Also ich will diesen Mann nicht mehr sehen. Ja, insgesamt hat mir das erste Match gut gefallen, das zweite, das dritte, das vierte auch. Wobei ich auf ein Gesamtresultat von gut komme und diese Show mit der Schulnote 2 bewerte. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Review gefallen und ich werde jetzt demnächst wieder mal ein paar andere Reviews raushauen. Ein Special, beziehungsweise die erste Spotlight on Ausgabe ist geplant und zwar leider noch nicht mit einem Gast, da ich mir dieses Thema alleine ausgesucht habe und das Thema ist ein Blick auf den aktuellen WWE-Roster. Ja. Und da werde ich auch über Gimmicks sprechen, Sachen, die man besser machen kann, Sachen, die gut laufen und bla bla bla. Und bevor wir zu 8 Minuten kommen, ich bin's wieder, euer Hirsi, wrestling-takeover.de.l. Hoffe, ihr hattet viel Spaß und dann bis dann. Ciao.